Mr. Young? Ich bin's, Peter Shaw. Hoffentlich macht er überhaupt auf. Was willst du? Darf ich bitte reinkommen, Sir? Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Danke. Hast du die Schilder nicht gesehen? Doch, die waren ja nicht zu übersehen. Betreten verboten, Privatgrundstück. Aber egal, die habe ich auch nicht wegen euch aufgestellt, sondern wegen Alice, der andauernd irgendwelche Schlipsträger ohne meine Erlaubnis auf meinem Grundstück herumlaufen lässt. Kaffee? Nein, danke. Ja. Okay. Ja. Das Haus steht ja wirklich sehr nah an der Küste. Sieht noch näher aus als vom Boot. Gefällt's dir? Ja, irgendwie romantisch. Sie haben ja ganz schön viele Gerätschaften hier im Wohnzimmer. Wohnzimmer? Das ist der einzige Raum. Aha. Hier habe ich meine ganze Ausrüstung für die Experimente. Glaskolben, Bunsenbrenner, Reagenzgläser. Ja, und die ganzen Zeitschriften in den Regalen. Sind das die naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften, für die Sie schreiben? Ja, unter anderem, ja. Aha. Also, was wolltest du mich fragen? Ach so, ja. Sie sagten gestern etwas von einer Kiste, in der Sie alte Erbstücke aufbewahren. Wir haben uns gefragt, ob darunter vielleicht auch Dinge Ihres Großonkels sind. Du meinst Gegenstände, die uns einen Hinweis auf den Schatz geben können? Genau. Eine Karte zum Beispiel. Aha. Mensch, wenn das alles ist, was ich als Detektive zu bieten habe, kommt ihr nicht weit. Den Gedanken hatte ich natürlich längst selbst. Ich habe die Kiste schon vor Jahren durchsucht. Da ist nichts. Ja, aber vielleicht haben Sie etwas übersehen. Dürfte ich mal einen Blick hineinwerfen? Er ist oben. Komm mit. Danke. Was lagern Sie denn hier oben? Kram. Kram. Da, die Truhe. Wow. Sie ist ja riesig. Darf ich sie öffnen? Sie ist ja richtig mit Samt ausgeschlagen. Bücher, ein Globus, ein Fernrohr aus Messing. Was ist das da? Ein Sextant. Ah ja, stimmt. Und diese Bücher? Falls du hoffst, dass es Logbücher meines Großonkels sind, muss ich dich enttäuschen. Aha. Es sind nur Tagebücher meiner Tante und meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie waren gar nicht mit Geoffrey verwandt. Und es steht auch nichts Wertvolles drin. Lauter Kochrezepte sicher. Stoffel. Nee, nichts. Wenn Justus hier wäre, hätte der vielleicht was entdeckt. Justus entdeckt immer was. Das Fenster wurde bestimmt auch noch nie geputzt. Oh, das Haus steht aber auch wirklich verdammt nah am Abgrund. Heute kann man wenigstens weit aufs Meer hinaussehen. Aber das ist ja... Das gibt's doch nicht. Afrika? Bist du sicher, Peter? Von hier aus sieht es nicht so aus. Aber wenn man an der Steilküste steht, hat der große Felsen davon wirklich die Form von Afrika. Wahnsinn. Ja. Um ganz sicher zu gehen, habe ich auf dem Weg hierher Mr. Follows angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob die kleinen Felseninsel vor der Bucht Namen hätten. Die größeren haben tatsächlich einen. Und diese da wird Afrika genannt. Das lässt das Gespräch zwischen Alice und Ricardo natürlich in ganz anderem Licht erscheinen. Ja, und nach dem, was du, Bob, von der Münze der Bibliothekarin erzählt hast, können wir doch davon ausgehen, dass es den Schatz tatsächlich gibt. Und er liegt auf dem Meeresgrund. Wir sind auf der richtigen Spur. Sieht ganz so aus, ja. Hast du auch so gute Neuigkeiten wie wir, Just? Ja, ich habe mich lange bei Amanda aufgehalten, die sehr dankbar für ein bisschen Gesellschaft war. Sie war immer noch ganz aufgeregt wegen der Hai-Geschichte und drückte mir ein Buch in die Hand, das sie in der Bücherecke des Cafés gefunden hat. Hier. Aha. Haie. Jäger der Meere. Wir haben versucht, anhand deiner Beschreibung herauszufinden, was für ein Hai es war. Schlag es mal da auf, wo wir das Lesezeichen reingelegt haben, Peter. Mhm. Mit Bildern. Mhm. Ja, das... Das hier ist er. Bist du sicher? Absolut. Das riesige Maul werde ich nie vergessen. Riesenhai steht da. Ah, klar. Wie sollte so ein Monster auch sonst heißen? Riesenhai? Das hört sich aber wirklich sehr unangenehm an. Tja, Kollegen, der Schein trügt. Riesenhaie haben zwar ihren Namen verdient, weil sie wirklich riesig werden können, bis zu 12 Meter lang, aber sie sind für Menschen vollkommen ungefährlich. Wirklich? Für Seelöwen übrigens auch. Sie ernähren sich nämlich nur von Plankton und anderen kleinen Lebewesen, die sie mit sogenannten Kiemenreusen aus dem Wasser filtern. Ähnlich wie es Wale mit ihren Barten tun. Ah, und daher auch das geöffnete Maul. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das ein furchteinflößender Anblick war, Peter. Aber der Hai war absolut harmlos. Er hätte dich niemals angegriffen. Du hattest großes Glück und durftest eines der faszinierendsten und noch dazu selten gewordenen Wesen des Meeres in seinem natürlichen Habitat beobachten. Wie? Du meinst, es war gar nichts? Ja, gar nichts würde ich nicht sagen, aber es war nichts Gefährliches. Ist mir egal. Ich tauche trotzdem nicht mehr. Immerhin hätte das Vieh mich für Plankton halten und durch seine Kiemenreusen filtern können, oder etwa nicht. Ich glaube, Peter fühlt sich etwas um seine spannende Geschichte betrogen. Sehr witzig, Bob. Sag mal, Justus, solltest du nicht was ganz anderes bei Amanda erledigen? Du wolltest sie doch über ihren Onkel ausquetschen. Habe ich auch. Und dann habe ich ein Treffen mit Mr. Ellis ausgemacht. Ach, wie hast du das denn geschafft? Indem ich Amanda erzählt habe, dass wir drei frisch auf dem College sind und uns für ein Geografieprojekt mit Raumplanung beschäftigen. Bis zum nächsten Semester sollen wir eine Arbeit über Ferienanlagen schreiben. Da ist sie ganz allein auf den Gedanken gekommen, dass ihr Onkel uns dabei helfen könnte. Der plant nämlich gerade zufällig so eine Anlage. Ist das zu fassen? Manchmal bist du mir unheimlich, Erster. Ich war natürlich angemessen überrascht über diesen unglaublichen Zufall und habe ihr Angebot, ihn gleich vom Café aus für mich anzurufen und einen Termin mit ihm auszumachen, dankend angenommen. Und nun sind wir für heute Abend bei ihm eingeladen. Bei ihm zu Hause? Das ist ja großartig. Ja, aber bis dahin bleibt uns noch ein bisschen Zeit. Und wir haben ja auch noch etwas vor. Wir sollten zum Bootsverleih runtergehen und Joe fragen, ob sie mit uns nach Afrika fährt. Sie erreichten den Laden am Strand just in dem Moment, als auch Joe ankam. Aufgeregt berichteten sie ihr von den Neuigkeiten. 5 Minuten später waren sie auf dem Wasser.